Die Klangfassade geht jetzt in eine Sommerpause. Ich möchte mich auf jeden Fall für das Feedback auf Twitter, app.net und Flatter, das ich seit der ersten Folge bekommen habe, bedanken. Wir hören uns im August wieder mit neuen Folgen, Impressionen, vielleicht auch mit etwas verbesserter Ausrüstung und einem Intro.